Es hat einigen beliebt, mich als deutschen Künstler hinzustellen. Ich protestiere feierlichst gegen diese Lüge. Was ich geworden, habe ich zunächst den modernen Franzosen von 48, dem alten und dem jungen Italien und dann mir selbst zu verdanken. Den Deutschen bleibt das Verdienst, mich zeitlebens angefeindet und immer schlecht bezahlt zu haben. Das hat Anselm Feuerbach gesagt, auch ein großer Mann. Denn es dürfte ja schwerfallen, in so gedrängter Kürze jemals wieder so viel Ungenügendes und Verkehrtes anzutreffen, wie in dem Wort vom Volk, der Dichter und Denker. Größenwahn, Brust hoch, kommt angekrochen, Pfote in Pfote mit der Unwissenheit. Wäre es zum Beispiel doch sehr möglich, dass die englische Literatur, als Ganzes wie im Einzelnen, mehr Gewicht haben könnte als die deutsche, ein Punkt, der so ausgemacht noch nicht ist, als dass er nicht noch einige Untersuchungen vertrüge. Im Grunde handelt es sich lediglich um eine von den Floskeln, mit denen gewiegte Wahlredner die Ohren der Leute kitzeln, auf dass sie ihm ihre Stimmen geben, worauf er ihnen dann anschließend wieder im selben Stil politische Reife bescheinigt. Ich will mich heute unter jeder schärfsten Kriegspfad-Ausdrückungen enthalten, aber wenigstens einmal soll es ausgesprochen werden, dass ein Satz durchaus auch deswegen richtig sein könnte, weil das Volk Ärgernis daran nimmt. Rücke ich also ganz simpel die Tatbestände etwas zurecht und bitte den Hörer nur to turn it over in what he is pleased to call his mind. Da sei zunächst, es ist am leichtesten, die schmeichelhafte Gleichung zwischen Volk und Denker aufgelöst. Dass die Kritik der reinen Vernunft bei uns so populär wäre wie Karl May, das soll man dem Juden Apella erzählen. Und auch die jeweiligen deutschen Regierungen haben weder Schopenhauer noch Freud zugleich nach dem Erscheinen ihrer Hauptwerke einen lebenslänglichen Freitisch im Britannion ausgeworfen. Wohl dabei sind mir zahlreiche Fälle bekannt, dass mit Gottes- und Einjahrrichterhilfe Widerrufe erzwungen, Schierlingsbecher serviert bzw. Scheiterhaufen errichtet wurden. Aber ich will gerecht sein. Zuweilen wurde dem Betreffenden aus sonderbarer Gnade ein Pulversäckchen um den Hals gehängt. Zugegeben. Es mag für Gläubige ebenso unheimlich wie unverständlich sein, dass notorisch große Denker, die jeweils im Schwange gehende Staatsreligion immer ziemlich cavaliermäßig traktiert haben und eine Wendung wie, je mehr Zeit ein Volk auf seine Religionsübungen verwendet, desto verkommener ist es, wirkt ja auch, obwohl sehr, sehr nachdenkliche Aspekte fähig, einigermaßen blasenziehend. Immerhin besteht in solchen pikanten Ausdrücken die Philosophie noch längst nicht. Dergleichen ist nur das energische Ausräumen von Denkverboten, Sprachregelungen und Tabuisierungen, mit denen interessierte Kreise bewirken wollen, dass das Volk ja nicht auch mal auf die Wahrheit reinfalle. In Wirklichkeit handelt es sich bei der Philosophie ebenso wie bei der Hochliteratur um sehr komplizierte Spezialgebiete, die nicht nur große Begabung erfordern, sondern vor allem lebenslängliche Schulung, Fleiß und Selbstdisziplinierung und deren Schwierigkeit nur dadurch dem Volke nicht sichtbar wird, weil es sich im alltäglichsten Umgang mit sich selbst genau der gleichen Zeichen bedient, nämlich der Buchstaben. Die unerwartet hohen Taschenbuchauflagen von Freuds Traumdeutung oder der Witz haben nämlich ihren Grund nicht darin, dass neuerdings die literarischen Feinschmecker und subtilen Denker plötzlich zu Hunderttausenden mitten unter uns wären, sondern beruhen schlicht darauf, dass das eine buchstäblich als Witzsammlung verbraucht wird, während man aus dem anderen erfahren möchte, ob der brünette Herr, der einem zwischen Uhlen, Flucht und Hahnenkrat durchs Kleinhirn säuselte, binnen 3 Tagen den Geldbriefträger bedeutet. Nein, nein, das Volk und nicht etwa nur das Deutsche ist ungebildet und versteht nichts vom Denken. Wohlgemerkt, ich habe kein Wort von doof, also bildungsunfähig, gesagt. Bei den Schriftstellern liegt der Fall nicht anders. Auch hier wird die Einsicht in die wahren Sachverhalte, sowie das anschließende in sich gehen, durch den Umstand erschwert, dass jeder sich einbilden kann, er habe in der Schule ja wohl schließlich auch lesen und schreiben gelernt, und vor allem dadurch, dass fast nie der Unterschied zwischen reiner und angewandter Literatur gemacht wird, was sich vor allem hinsichtlich der modernen Literatur geradezu verheerend auswirkt. Freilich ist es auch bei den Dichtern der älteren Schule immer so gewesen, dass die Guten unpopulär und die Populären nicht gut waren. Das Volk hat nie Lessings theoretische Schriften zu würdigen gewusst und nicht Klopstocks grandiose grammatische Gespräche, sondern währenddessen fleißig Gleich und La Fontaine verschlungen und sie auf dem Theater Iffland angesehen. Nur eins verstanden, beim Licht vom Blitzen zu lesen ist nicht jedermanns Sache. Hauptsache, der Betreffende bildet sich bei solcher Gemütsbelustigung nicht gleichzeitig ein, nunmehr auf den Höhen der Kultur zu wandeln. Mein Eideshelfer sei Wilhelm Hauff, bei dem der Leihbibliothekar dem Besucher lange Reihen von Bänden zeigt. Die weißen Pergamentrücken waren so rein, als hätte man sie nie oder nur mit Handschuhen angefasst. Wer ist wohl der Autor? Ich riet auf eine Reisebeschreibung oder ein naturhistorisches Werk. Letzten Artikel führen wir gar nicht, antwortete er wegwerfend. Es ist Jean-Paul. Wie, rief ich mit Schrecken? Ein Mann, der für die Unsterblichkeit geschrieben, sollte jetzt schon vergessen sein? Hat er denn nicht alles in sich vereinigt, was anzieht und unterhält tiefen Ernst und Humor, Wehmut und Satire, Empfindsamkeit und leichten Scherz? Wer leugnet's? Erwiderte der kleine Mann. aber er hat für die Ewigkeit geschrieben, nicht für unser Volk. Denn es hat eben zu allen Zeiten stets zwei verschiedene Literaturen gegeben, nämlich erstens die allbeliebten guten 99% gedruckten Geschwätzes, die Wonne der Strickerinnen und Laternenanzünder und weiter hinauf über den kaufmännischen Angestellten bis hin zum süßen Lesepöbel, der sich auf Ministersesseln spreizt oder ja sogar der mit Abstand widerlichere Typ ist. Und zweitens die wirklich große Literatur. Und ich zögere, das auch von meiner Ordnungsliebe geforderte fehlende 1% hinzutippen. Denn nehmen wir nur die sogenannte Bundesrepublik mit ihren rund 30 Millionen Lesefähigen zwischen 17 und 70, dann müssten das ja immer noch 300.000 sein. Und so viel gute Leser hat es in einem einzelnen Volk zu gleicher Zeit nachweislich, unter anderem auch durch die Auflagenziffer, noch nie gegeben. Bei uns mögen es hoffnungsvoll geschätzt 5.000 sein. Das heißt, auf je 10.000 Menschen kommt zurzeit ein ernstzunehmender Leser. Und selbst ehe ein neu erscheinendes Buch ihn erreicht, vergehen erfahrungsgemäß mehrere Jahrzehnte. Auch besteht kaum Aussicht, dass der betrübliche Prozentsatz sich in unserem Jahrhundert nennenswert erhöhen werde. Denn mag auch der allgemeine Bildungsstandard meinethalben zunehmen, die gerade in vollem Aufkeimen begriffene moderne Literatur entfernt sich zunächst in solch rapidem Tempo vom bisher auf Druckpapier gewohnten, dass auf ein baldiges Einholen durch die Leserschaft schwerlich zu rechnen ist. Die stille Hoffnung, dass Dichter und Denker mal ein Volk haben könnten, wird von Messe zu Messe unrealistischer. Ich fürchte immer, die Einsichtigeren unter unseren Kindern werden noch einmal bibbern ob des Abstandes. Die Wahrheit könnte ihnen durchaus davonlaufen. Als erstes finde ich mich in der zeitraubenden Lage beweisen zu müssen, dass es tatsächlich etwas wie eine moderne Literatur gäbe, die sich von der älteren und auch von 99% der zurzeit praktizierten fundamental unterscheidet. Und da sehe ich sie schon vor mir, all die ach so kontemporisierenden Gesichtel, ob feinsinnige Lesermiene, ob Kunstschwätzer Visage, wie sie sich über ihren Dünndruckbandstifter hinweg nachsichtig amüsiert erkundigen. Was verstehen sie denn unter ihrer modernen Literatur? Einem solchen, der 100 Jahre hinter seiner Zeit zurück ist, was er so ausdrückt, ich komme über den Nachsommer nicht hinweg. Wem empfehle ich, und zwar alles sachlichen Ernstes, dabei zu bleiben? Er kann ja noch den Teuerdank hinzuziehen, es ist nicht schad. Hauptsache, er erlaubt auch mir die Beteuerung, dass die moderne Literatur sich von der älteren Stils erheblich unterscheidet, und zwar so sehr, dass es eigentlich gar keines besonders bewaffneten Auges bedürfen müsste, um den Unterschied wahrzunehmen. Der liegt weit weniger in dem, was dem normal schlechten Leser das Interessanteste und eigentlich Entscheidende dünkt, nämlich dem Inhalt. Jenem beliebten Cocktail aus Sternstaub und Sindertränchen, obschon auch hier eine erfreuliche Tendenz zu größerer Nabelfreiheit unleugbar ist, handelt es sich doch bei Miller, wie bei Jahn, mitnichten um die möglichst pikante Abschilderung von Ereignissen zwischen Kehlkopf und Kniescheibe, auf das der Philister sich kurzatmig lippenleckend aufgeile, sondern weit eher um das gewaltig ehrliche Prosa-Steak eines, der sich auszog, das Gruseln zu lernen. Vielmehr wird der Unterschied sich etwa so angeben lassen. Erstens, man schreibt langsam Prosa. Nur sie wird rhythmisch der Vielfaltigkeit der zu verschränkenden Handlungsabläufe und sei es nur eines einzigen Tages annähernd gerecht. Zumal wenn eben mit einer Genauigkeit und Offenheit gekoppelt, die den biologischen Gegebenheiten einigermaßen Rechnung trägt. Zweitens, die moderne Literatur benutzt fundamental neue Erkenntnisse, was Worte und deren Folgen im Leser anbelangt, aufbauend auf Freud und dessen Vorgängern. Und endlich drittens, was das Gerüst eines Buches betrifft, also einmal die Großstruktur, das Fachwerk, sowie die Anordnung der einzelnen Prosa-Elemente an diesem Gerüst, so sind die Möglichkeiten konformer Abbildungen unserer Welt durch die bis 1890 praktizierten Formen der älteren Schule nichts weniger als erschöpft. Das Primat der Prosa zu bezetern sei professionellen Reimern überlassen, die sich auch weiterhin einbilden dürfen, das Höchste sei und bleibe ein lyrisch Gedicht. Ich weiß nicht, aber ein bisschen komplizierter scheint mir das Leben denn nun doch. Und dass ein Großroman, an den ein begabtester Autor, ein annähernder Nus, was immer das auch bedeuten möge, ein oder gar zwei Jahrzehnte seines einzigartigen Daseins wendet, dass der bedeutender ausfallen müsse als das duftigste Sonett der warzigsten Wortmetze, leuchtet dem Leser, der für sein Geld mit Recht was haben will, ja wohl auch ein. Seit etwa der Jahrhundertwende hat sich, wenn auch sehr zögernd und von den Betroffenen meist gar nicht gern akzeptiert, doch die Erkenntnis ausgebreitet, wie Namen mitnichten Schall und Rauch seien, sondern dass Worte uns weit nachhaltiger necessitieren, als man wahrhaben möchte, schweigen wir ganz von der Frau. Und ich meine jetzt nicht, dass sich durch sachlich vorgebrachte Gründe überzeugen lassen, das klappt bestenfalls bei Nebensächlichkeiten, sondern wiederhole der Kürze halber das belehrende Beispiel aus Maurice Le Sommeil, wo jener einmal im Traum auf einer Landstraße spazierte und die Kilometersteine ablas, dann in einen Kaufladen trat, dessen Inhaber zwar mit Kilogrammgewichten hantierte, dem Träumer allerdings mitteilte, er sei jetzt aber nicht in Gay Paris, sondern auf der Molukkeninsel Gilolo, worauf Maurice sich bedankte und durch Lobelienbüsche davonschritt zwischen den General Lopez, dessen Tod er am Abend zuvor in der Zeitung gelesen hatte, auf ihn zukam und ihn zu einer Partie Lotto einlud. Eine scheinbar läppische, sinnlose Bilderfolge. Es sei denn, man entschlösse sich, die Zündworte so zu arrangieren, Kilo, Meterstein, Kilo, Grammgewicht, die Lo, Lobeli, Lopez, Lotto, mit deutlicheren Distelworten, aus irgendeinem Grunde, war bei Maurice, der mit Lo etikettierte Wortballen aufgegangen, und der Traum konstruierte nun mit größter Eilfer und Possenhaftigkeit etwas wie eine Bildergeschichte, daraus vergleichbar dem Schnelldichter im Tingeltangel. Und der Grund zu solchem Lo-Zwang lag noch eine Etage tiefer. Denn bei Lolo gibt selbst der neueste kleine Klett an, dass es sich um den Kosenamen für eine Frauenbrust handelt. Und eine Lolotte ist ein Nüttchen. Maurice muss physiologisch bedingt amoröse Regungen verspürt haben. Die ganze Erscheinung ist ebenso natürlich wie häufig. Und sie besagt unter anderem, dass die bloße Lagerung der Worte im Gehirn uns viel mächtiger beeinflusst, als vergangene, relativ unerleuchtete Jahrhunderte ahnten. Auch im Wachzustand werden sich dergleichen seeschlangige Zusammenhänge pausenlos anbieten und einige davon auch durchsetzen. Es handelt sich eben um seelische Mechanismen des Herrn Jedermann, vor denen man die Augen nicht schließen, vielmehr möglichst weit aufsperren sollte. Denn auch das Umgekehrte wird ja nunmehr möglich, dass ein erzgeschickter Schriftsteller die nichtsahnenden Leser unauffällig mit Lollo Silben unterschwellig bearbeitet und der Ahnungslose lobt den Losen, der ihn bewusst gelotst hat und wundert sich womöglich noch, wieso er sich nach getaner Lektüre erotisch wohlaffektioniert erhebt. Gay und Missbrauch der Methode sind selbstredend nicht auf die Sexualität beschränkt, sondern erstrecken sich auf alle Gebiete menschlicher Betätigung und ermöglichen der modernen Literatur gänzlich neue Mittel zu feinsten, geistreichsten Anspielungen und Verknüpfungen. Nur muss sich der Leser daran gewöhnen, dass, da die Worte selbstverständlich nicht orthografisch, sondern phonetisch sortiert im Brockaschenzentrum lagern, dass die normale Rechtschreibung notfalls einige Abänderungen erfahre. Wie fantastisch und tiefsinnig ist das nicht gemacht, wenn in James Joyces Finnegan's Wake, dem verdachtsvollen Eifersuchtstraum eines Hahnrei-Alkoholikers, dessen Gattin von einem Fremden eine Zeitung empfohlen wird, der Weekly Standard, our viral organ that is Ethelred by all Preston, was oberflächlich entziffert, die Wochenstandarte, unser wahrheitsliebendes Organ, das von der ganzen Presse gelesen wird, bedeutet, was es im Grunde besagt, wage ich, so wie unsere Bundesrepublik gebaut ist, gar nicht herzusetzen. Der Dame wird etwas sehr anderes offeriert. Aber wenn auch Joyce die Grenze der Nachvollziehbarkeit durch ein Publikum mutwillig überschritten hat und etwas zu viel Ego in seinem Kosmos ist, so gibt es doch auch leichtere Beispiele, denn lange vor den bisher erwähnten, vor Maurice und Freud und Joyce, hatte bereits ein anderer den ganzen Komplex einigermaßen erkannt, theoretisch untersucht und dann praktisch benutzt. Bei dem eben angeführten Beispiel des Lollo-Traumes nämlich, hätte männlich, vorausgesetzt wir lebten in einer leidlich-leidlichen, an Literatur interessierten Welt, sofort nicken und flüstern müssen, aha, Kerolsche Syzygien. Das nämlich wäre die historisch und sachlich exakteste Benennung jenes manchem vielleicht kurios bedünkenden Tatbestandes. Was das speziell hier anstehende Thema betrifft, muss darauf hingewiesen werden, dass jener eigentliche Kirchenvater aller modernen Literatur wieder mal kein Angehöriger des Volks der Dichter und Denker war, sorry. Nicht, dass ich mich darauf sinnlos freute. Im Gegenteil, kann niemand inbrünstiger wünschen als ich. Es würde bei uns mehr und tiefer gedacht und gedichtet. Da hätte ich es nämlich auch etwas leichter. Man unterlasse bitte, bevor man sich einige Wochen lang ausgiebiger informiert hat, alle Einwürfe gegen das Verfahren als solches. Es handelt sich um eine einwandfreie Bereicherung der literarischen Technik, die es bei sorgsamer Handhabung ermöglicht, hinter die moderne, bunte, reiche Oberflächenhandlung einen schön dazu passenden Echoraum zu blenden, den Nachvollziehenden mit diskreter Gewalt zu einem doppelten Leseglück zu nötigen. Und wer immer noch sich zieren oder gar bestreiten möchte, sei darauf verwiesen, dass zwar die Künstler allharmlos sind, aber zum Beispiel die Reklame sich das Verfahren unauffälliger Bearbeitung oder vorsichtiger Aufopferung der Orthographie längst umfassend zunutze gemacht hat. Denn den brutal einfallslosen Kofmich erkennt man daran, dass einem sein Fabrikat, ob Zigarette, ob Kugelschreiber, von der Litfaßsäule herunter von einer hübschen, dicken Puppe mit solchen Ololos hingehalten wird. Während der besser beraten es mit Rama macht, da liegt nämlich gleich neben einem Worthort das gute fette Ram, und einem, der Englisch kann, wer könnte es bei uns nicht, fällt in frivoleren Augenblicken womöglich gar ein rammelndes Ram ein. Damit ist aber erst eins der mehreren Kennzeichen moderner Literatur angegeben. Zum Fachwerk muss ich schon wieder eine allgemeine Betrachtung vorausschicken. Viel Wirrnis und Feindseligkeit könnte vermieden werden, wenn die Erkenntnis allgemein gut würde, dass man zwei große Gruppen literarischer Formung zu unterscheiden habe, nämlich die ältere von Vater Homer an und eine neuere, die, ich sagte es bereits, mit Lewis Carroll beginnt. Die ältere, und ich möchte sofort nachdrücklichst betont haben, dass das nicht unbedingt identisch mit veraltet zu sein braucht. Klopstocks Gelehrtenrepublik ist heute noch erste Garnitur, hat zum strukturellen Kennzeichen, dass die von ihr benutzten literarischen Formen zum größten Teil gesellschaftlichen Gepflogenheiten entsprechen, wie sie sich organisch im Lauf der Jahrtausende herausgebildet haben. Anekdote, Novelle, Roman sind strukturell, nur durch ihren Umfang unterschieden, genetisch ahmen sie sämtlich den Erzähler im lauschenden Hörerkreis nach. Das Gespräch in Rede und Widerrede ergab die Form des Dialoges. Ideal, um einen Fragenkomplex von mehreren Seiten her anzuleuchten. Wobei die technische Voraussetzung jedoch die ist, dass die Partner den gleichen Ort, dieselbe Stunde, das gleiche Thema miteinander teilen. Als die Zivilisation vorschritt und man die Post erfand, wurde die hier nächst raffiniertere Technik möglich, der Briefroman, obwohl hier der Lag und die zwei verschiedenen Lebensbereiche wesentlich größere Kunst erfordern. Einmal wurde auch innerhalb dieser älteren Gruppe ein Schrittchen getan, den Zirkulus gesellschaftlicher Gepflogenheiten zu verlassen. Einzelne kühne Geister probierten das Tagebuch und machten so den ersten schüchternen Versuch zur Bewältigung innerer, subjektiver Vorgänge. Alle beschriebenen Gerüstformen sind auch heute noch dort am Platz, wo es sich um die optimale Erledigung ganz bestimmter vom Thema geforderter Verhältnisse handelt. Wenn ich zwei verschiedene Personen mit ihren zwei verschiedenen Erlebnisreihen in zwei verschiedenen Landschaften angesiedelt miteinander in Verbindung zu setzen habe, ja, dann geschieht das auch heute und für absehbare Zeit noch, vermittelst des Briefromans. Obschon die Oberflächenbehandlung der einzelnen Prosaelemente im Sinne der Polyvalenz der Worte und ihrer Schreibung heute eine sorgfältigere, geschicktere zu sein hätte. Wielands Aristipp wird hier immer ein vom Fachmann genau durchzustudierendes Modellobjekt bleiben. Das allerdings ist eine ganz andere Frage, steht auf einem ganz anderen Blatt und scheint mir ein weiterer der Scheidewege, vor dem das Volk heute brabbeln und keifend steht und einfach nicht das bisschen Energie aufbringt, wenigstens probeweise einmal zu vergessen, was es bisher zu wissen geglaubt hat, um dann vielleicht eine Einsicht, die mit den eigenen Irrtümern im Widerstreit ist, meinethalben ganz langsam und pomadig genehmigen zu können, nämlich die Frage, ob denn mit den beschriebenen älteren Formen nun schon sämtliche Möglichkeiten erschöpft wären? Die Antwort lautet, man wird es erwartet haben, nur selbstverständlich nicht. Das Tagebuch war ein Anfang. Die organische Fortsetzung hier lautet, um ein Firmenschild zu gebrauchen, das ich allerdings nicht schätze, innerer Monolog. Also, wohl richtiger ausgedrückt, die möglichst exakte Wiedergabe des Gemisches aus subjektivem Gedanken dahingequirle, plus Dauerberieselung durch die nicht minder redaktierisch radutierende Realität. Das bis jetzt hochwertigste Modell hat wiederum Joyce mit seinem Odysseus geliefert. Da ich die ältere Gruppe als die Nachbildung gesellschaftlicher Gepflogenheiten definiert hatte, mag das am einfachsten zu merkende Hauptkennzeichen der Jüngeren immerhin dies sein, dass sie sich die möglichst getreue Abbildung innerer Vorgänge unter gleichzeitiger Einwirkung der Außenwelt vorgesetzt hat, und zwar durch die jeweils gemäßeste Anordnung der Prosaelemente, wie auch durch den Feinbau der einzelnen Worte selbst, wobei das Kriterium des Gelingens, die größere Annäherung an die Wahrheit, sowie die überzeugende Nachvollziehbarkeit durch einen geübten, guten Leser ist. Ich betone dieses gut und geübt. Es wäre pueril, sich einzubilden, dass man, bisher ein Leben lang gewöhnt an Krimi-Altären oder denen Jerry Cottons zu frönen, moderne Literaturen sogleich mit hohem Genuss zu lesen beginnen könnte. Dem ist nicht so. Ich führe hier nur ganz rasch ein paar grobe Exempel von jedermann bekannten Bewusstseinsvorgängen auf. Da gibt es also das Gedankengebrodel in dem durch die Realität hingetragenen Kopf. Da ist der Vorgang des Sich-Erinnerns. Da gibt es Träume, die isoliert zu servieren anscheinend jeden Leser überfordert. Und da ist endlich das allwichtige, längere Gedankenspiel, das man wohl auch unscharf als Tagtraum bezeichnet. Ich will hier nur auf dies Letztere etwas näher eingehen. Das längere Gedankenspiel befindet sich in der Mitte zwischen Traum und Kunstwerk. Was der Nacht, der Traum, das ist dem Tag das Gedankenspiel. Und es handelt sich bei ihm um einen allgeläufigen, im Lauf des Lebens von jedem hundertfältig praktizierten Vorgang. Ob sie die Verkäuferin im Kaufhaus als berühmte Tänzerin imaginiert, man merkt es an der Geste des sterbenden Schwans, mit der die Ware verliehen wird, und daraus, zumal abends, vorm allein schlafen gehen, Trost und Stärkung zieht. Ob der Beamte sich zu seinem eigenen Vorgesetzten ernennt und in schneidenden Rededuellen gehässigsten Zuck in die ganze Behörde bringt. Ob der Bergmann über Tage sich den schönfarbigen Prospekt einer Baugemeinschaft vornimmt und wochenlang ums schmucke Eckcouch heim Fabrik noch mit Dampf am Auspuff oben herumlust wandelt. Immer ist das Gedankenspiel einer unserer häufigsten und wichtigsten Bewusstseinsvorgänge. Und eben, sowohl infolge der Art seiner langsamen, zäh probierenden Formung, wie auch der besonders interessanten Relation zwischen dem Individuum und der es meist frustrierend umgebenden Außenwelt halber im höchsten Grade literaturfähig, ja zuweilen selbst schon halbe Literatur. Für den Schriftsteller bedeutet das aber praktisch, dass eine vollere, präzisere Beschreibung seines Helden aufs Köstlichste durch Hinzuziehung von dessen längeren Gedankenspielen möglich wird. Rein äußerlich dürfte es, um dem Leser das Erkennen der Umschaltung von Realität auf Gedankenspiel und wieder zurück, also das Mitspielen, zu erleichtern, angezeigt sein, auch auf der Buchseite selbst eine Auseinanderrückung in zwei Kolumnen vorzunehmen. Wobei ich, um dem Interessierten wenigstens eine kleine Andeutung der hier erforderlich werdenden handwerklichen Überlegungen zu liefern, darauf hinweisen möchte, Wie zum Beispiel die Überschneidung dieser beiden Textströme, also die Breite des optisch gemeinsamen Mittelstreifens, gar nicht von der Willkür des Verfassers abhängt, sondern vielmehr davon, wie weit Stimmung und Atmosphäre in beiden Erlebnisbereichen noch als ungefähr übereinstimmend angesehen werden können. Ein Gefangener wird sich, zur Austarierung seiner gedrückten Situation, ja zuweilen, um nur überleben zu können, gern längere Gedankenspiele absoluter Freiheit suggerieren, wie es etwa so unendlich folgenreich Karl May im Zuchthaus zu Waldheim tat und so mancher Kriegsgefangener auch tun musste. In solchem Fall ist der Gegensatz so gewaltig, der oberschichtige bildmäßige Zusammenhang so schmal, dass die Kolumnen weit, weit auseinanderzurücken haben, dass unterschwellig dennoch die grausamste Determinierung stattfindet, dass und warum der Gefangenenwärter der Realität im Gedankenspiel beträchtlich sieghaft über die endlose Rolling Prairie gescheucht werden wird, dass und in welch kurioser Weise die beiden Bereiche einander gegenseitig beeinflussen und anregen, das dem Leser darzutun, indem man Tausende von Vieh- und Raffinessen in allen Spalten und Ritzen versteckt und die Einzelworte bis in die Buchstaben hinein mit Ober- und Untertönen füllt. Das ist Sache jahrelanger Mosaikarbeit eines hochtrainierten Verfassers. Aber ganz abgesehen noch von dem Fleiß und der Kunst, die erforderlich sind, wenn eine Arbeit der beschriebenen Art gelingen soll, setzt sie auch große Opfer an Stücken der eigenen Persönlichkeit voraus. Nur so gerät das Ergebnis wahr genug. Ein Akt der Selbstlosigkeit, der eine nicht geringe Anstrengung des Mutes erfordert, mit dem einzigen Zweck, die Möglichkeiten der Kunst zu erweitern und sich der Wahrheit wieder etwas mehr zu nähern. Der Poncho unbeteiligter Anonymität, wie ihn ängstliche Verfasser zu tragen pflegen, die prinzipiell jedwede Ähnlichkeit ihrer Helden und der um jene herumliegenden Ortschaften mit der Realität oder gar mit sich selbst gleich auf der ersten Seite abschwören. Besagter Poncho also dürfte etwas löcherig werden müssen. Aber sich aus solchen Beweggründen Blößen zu geben, um den Menschen begreiflicher zu machen, ist in meinen Augen respektabler als der befördertste Gerock. Genug nun wird es unwillig heißen, genug theoretisiert sage auch ich, dennoch musste es einmal. Und sei es noch so flüchtig dargetan werden, dass es außer der angewandten Literatur auch noch eine sehr seltene, reine gibt, die buchstäblich Grundlagenforschung betreibt, die theoretische Einsichten sich erarbeitet und anschließend mühsam einige wenige Modelle herstellt. Selbstredend wird die Konsumliteratur, vom Bodensatz der Groschenromane an bis hinauf zu den Prosakonglomeraten Stifters und Goethes, immer den Löwenanteil der Buchproduktion stellen, was Meterzahl und Kilologrammgewicht der Bandreihen anbelangt. Trotzdem sollte jeder Staat, der ein bisschen auf Reputation Wert legt, der nicht gefährlich stagnieren, ins internationale Hintertreffen geraten und den Anschluss an die Abbildungsmöglichkeiten der Welt durch das Wort verlieren will, sich die paar Reinen, die in jedem Volk, in jedem Jahrhundert auftreten, sorgsam erhalten. Was sie heute scheinbar schrullig treiben, wird in 50 Jahren als zur Literatur gehörig rubriziert und in 100 Jahren als handwerklich selbstverständliche Technik beachselzuckt werden. Wohl ist moderne Literatur anspruchsvoll, ist kompliziert und schwer zu verstehen. Das ist das Leben übrigens auch. Aber von einem Buch, nur weil man es nicht so gemütlich wie gewohnt vom Blatt lesen kann, nun flink zu dekretieren, es tauge nichts? Also, das wäre einwandfrei ein Defekt im Leser. Nein, es ist nichts mit einem Volk der Dichter und Denker. War nie etwas und kann es nicht sein. Ist es doch, höflich ausgedrückt, eine Naivität von der Kunst zu verlangen, sie habe sich per fas et nefas dem Niveau des Volkes anzupassen. Umgekehrt ist es. Der Einzelne, der große Kunst verstehend genießen will, hat sich gefälligst zu ihr hinzubemühen. Das Volk, das von sich zu rühmen wüsste, 1% seiner Angehörigen seien gute Leser. Siehe, dies wäre ein auserwähltes Volk.